Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Tharandt, 18. April 1787. Hoffentlich seid ihr glücklich nach Hause gekommen. Ich habe die erste Nacht sehr unruhig hier geschlafen, aber aller Anfang ist schwer. Ich hoffe, es soll schon werden. Mir war's, als ich euch gestern aus den Augen verlor, als wenn ich auf einer Wüsteninsel wäre ausgesetzt worden, so äußerst undichterisch und öde. Was wird da herauskommen? Es ist 7:15 Uhr und 7 Uhr soll das Billett fort. Ich bin noch betäubt und kann nicht viel Gescheites denken. Gebt mir ein paar Zeilen Nachricht von euch und was ihr mir mit der Gelegenheit schicken könnt. Der Klinger liegt noch in meinem Logis. Schickt mir den ersten und die übrigen Teile. Schreiben will ich euch, sobald sich mein Herz unter freiem Himmel und in schönen Gegenden erheitert hat. Tausendmal adieu. Den Einschluss gebt Huber zu besorgen. S.